Ich komme schon durch manches Land, da wecke Lamarmotte, und immer was zu essen fand, da wecke Lamarmotte, wecke sie, wecke wecke Lamarmotte, wecke sie.